Ich euch nicht an, doch glaubt, gewisslich ein. Wenn ich aber trug ein Zeugnis wette. Das geht nicht, ihr Riesis. Stecktet erst ein. Ist das eure Hand? Ja, war es das? Ganz frisch hab ich recht. Und die Tinte noch nass. Sehr wohl, war ein biblisches Lied, der fehlt wohl, wer da noch liegt. Denn mag sein, doch hab ich noch nie erfahren, was ich auf Fremden nicht gefahren. Und das soll euch doch nicht jeden sehen, behalte das klar, es sei euch gestellt. Herrgott! Wunderte mit der